wenn es schon laut ist. Mama lauter, drei mit dem Feuerschein. Das kann man laut sagen. Denken verboten, wir stellen keine auf. Ja, den Kopf benutzen wir heute nur zum Draufschlagen. Also mach, dass du tanzt, nimm die Klasse in die Hand. Schwing den Ass zu dem Bass und dem Takt. Ob nur Tag oder Nacht, ob nur Klapp oder Grab, ob nur Park oder Strand, wird dir klatscht und dir lacht, denn wir werden feiern, bis die Party kracht. Und wir schießen Konfetti in die Luft. Alles schön bunt, wir zerstören Ananas ohne Grund. Ihr nennt es Schwachsinn, wir nennen es Kunst. Ernste Scheiße und lachen gesund. Wir werden feiern, bis die Party kracht. Wir hören nicht auf, wenn deine Mama was sagt. Wir werden feiern, bis die Ananas platzt. Wir hören nicht auf, wenn dein Vater was sagt. Mit Verlaub, mein Name ist Bruce Tarr. Ich bin auf dieser Party der Superstar. Ich sag euch, ist Partyzehr. Gib mir meine Ananas, das ist meine Party. Ich trinke Malz, Bier statt Bacardi. Hab den Vorschlaghammer in der Hand. Alle warten auf mich, total gespannt. Denn Malz, Bier verleiht Flügel unter den Arm. Was Benedikt, du prachtvolle Putze. Verdammte Scheiße, was ist denn das jetzt hier? Ich wollte gerade zu Bett und dann kamt ihr. Auf dem Ordnungsamt ist es bereits publik. Aufgrund des Alkoholkonsums und lauter Musik muss doch morgen früh nach Bavaria zum Intermanage-Meeting mit Franz Faria. Ich empfehle wohl weislich, verlasst meinen Strand. Eure kümmerliche Zukunft liegt in meiner Hand. Wir werden feiern, bis die Party kracht. Wir hören nicht auf, wenn